Apropos Klassik. Bedingt durch die vielen Innovationen der modernen Unterhaltungselektronik sind in den letzten Jahrzehnten für die Musikindustrie schwere Zeiten angebrochen. Streaming, der Musikkonsum über das Internet hat vieles obsolet werden lassen, was noch im vorigen Jahrhundert in puncto Musikgenuss als unentbehrlich gegolten hat. Ich denke da vor allem an physische Tonträger wie CDs und Schallplatten. Umso bemerkenswerter ist es daher, dass eine Tonträgermarke seit nunmehr 125 Jahren ihre führende Position am Markt verteidigt und nach wie vor zu den wichtigsten Produzenten der Musikbranche zählt, die Deutsche Grammophongesellschaft. Es gibt vermutlich keine gute Platten- oder CD-Sammlung, die nicht mindestens eine Produktion der Deutschen Grammophongesellschaft oder der DG, wie ich sie im Folgenden oft abkürzen werde, enthält. Man erkennt sie am sogenannten Gelbetikett, teilweise mit einem Tulpenkranz verziert, ein Markenzeichen, mit dem die Deutsche Grammophongesellschaft seit der Nachkriegszeit firmiert. Das 125. Jubiläum ist ein geeigneter Anlass, um uns heute in Apropos Klassik auf eine mehr oder weniger nostalgische Zeitreise zu begeben, zu der sie Robert Fontane herzlich willkommen heißt. Die Firmengeschichte hat im Jahr 1898 ihren Anfang genommen, in einer Zeit, als die Entwicklung der Tonaufzeichnung noch in ihren Kinderschuhen verhaftet war. Die Brüder Emil Josef und Manfred Berliner haben am 6. Dezember 1898 die Deutsche Grammophongesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und haben bald darauf mit der Massenproduktion von Schellackplatten begonnen. Dass der Fox Terrier vor dem Schalltrichter auf dem berühmten Bild His Master's Voice von Francis Barrault ein Markenzeichen der Deutschen Grammophongesellschaft war, mag verwirren, weil wir dieses Bild zu Recht mit der englischen Firma EMI verbinden. Aber England war als Lieferant der erforderlichen Matrizen von Beginn an der Produktion der Deutschen Grammophongesellschaft beteiligt. Und erst durch einen Rechtsstreit wurde Nipper, so heißt der Hund vor dem Schalltrichter, später zum Markenzeichen für die englische EMI. Die ersten Aufnahmen der DGG hatten Marschmusik, Fanfaren und Tierlaute zum Inhalt, weil diese aus akustischen Gründen gut geeignet waren. Die erste bemerkenswerte Klassikproduktion einer kompletten Symphonie datiert aus dem Jahr 1913 unter der Leitung von Arthur Nikisch. Ich mag Ihnen diese Aufnahme nicht vorenthalten, aber weil die Tonqualität heutigen Standards nicht annähernd entspricht, beschränke ich mich auf einen kurzen Ausschnitt. Thank you. Beethovens 5. Symphonie mit den Berliner Philharmonikern unter Arthur Nikisch als Wegbereiter in einer langen Reihe von Beethoven-Symphonien, die für die Deutsche Grammophongesellschaft in vielen unterschiedlichen Interpretationen eingespielt wurden. Den gesamten Zyklus hat in jüngster Vergangenheit Yannick Nezet-Séguin aufgenommen. Vor ihm Bullstars wie Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Karl Böhm und Eugen Jochum. Herbert von Karajan hat mit den Berliner Philharmonikern nicht weniger als 3 Gesamtaufnahmen der Beethoven-Symphonien für die Deutsche Grammophongesellschaft erarbeitet. Seine Aufnahmen dominieren bis heute den Klassikmarkt und kein anderer Dirigent hat mehr Produktionen für die Deutsche Grammophon am Pult betreut als er. Die Zusammenarbeit hat bis zu seinem Tod im Jahr 1989 angedauert und reichte zurück bis in die 1930er Jahre. Der damals junge Maestro hat 1939 Tschaikowskis Pathetik vor den Aufnahmetrichtern der Grammophongesellschaft dirigiert. Auch von dieser Aufnahme werden wir aufgrund der bescheidenen Tonqualität mit wenigen Minuten unser Auslangen finden. Norbert von Karajan und die Berliner Philharmoniker mit einem Ausschnitt aus der 6. Symphonie von Peter Iljitsch Tschaikowski, aufgenommen 1939 in einer Zeit, in der sich über Europa schon dunkle Wolken zusammengebraut haben und der Zweite Weltkrieg bald auch die Musikwelt verändern sollte. Die Deutsche Grammophongesellschaft hat ihre Produktion so weit wie möglich am Laufen gehalten, allerdings mit Einschränkungen. In einem Schreiben der Geheimen Staatspolizei vom 9. Mai 1942 heißt es, die bei ihnen auf Lager befindlichen Schallplatten und Matrizen mit Aufnahmen jüdischer Künstler werden aufgrund von § 1 der Verordnung zum Schutze von Volk und Staat hiermit beschlagnahmt. Gleichzeitig wird ihnen die Herstellung neuer Matrizen oder Schallplatten mit Aufnahmen jüdischer Künstler untersagt. Ein klingendes Beispiel, wie Politik Einfluss auf künstlerische Belange genommen hat, lässt sich heute noch mit einer historischen Aufnahme von Mozarts Requiem belegen. Überall dort, wo es im lateinischen Text Hinweise auf die jüdischen Wurzeln des Christentums gibt, wurden die liturgischen Worte schonungslos abgeändert. Zwei Beispiele habe ich Ihnen im folgenden Musikblock aneinandergehängt, wo die Solistin im Original mit den Worten Te decet hymnus, Deus in Sion et tibi redetur votum in Jerusalem anhebt, was so viel heißt wie Dir Gott gebührt ein Lobgesang in Zion, dir erfüllt man sein Gelübde in Jerusalem. Da singt die Sopranistin Tilla Brim im folgenden Ausschnitt Te decet hymnus Deus in Zölis et tibi redetur votum hic in terra. Aus Zion wird also der Himmel und aus Jerusalem die Erde. In der Fuge, die ich daran gehängt habe, singt der Chor nicht wie sonst quam olim Abrahe promissisti, sondern quam olim homini promissisti, also nicht wie es einst Abraham versprochen wurde, sondern den Menschen. Das ist schon irgendwie kreativ, aber doch auch ein wenig befremdlich und beklemmend. Thank you. antisemitische Texteingriffe in Mozarts Totenmesse 1941 in Berlin mit dem Dirigenten Bruno Kittel und seinem Chor aufgenommen. Die Solistin war Tilla Brim. Das Edikt, keine jüdischen Künstler mehr verpflichten zu dürfen, hat die Deutsche Grammophongesellschaft vor große Personalnot gestellt. Außerdem waren die zur Herstellung des Schellacks notwendigen Rohstoffe knapp. Die Produktion konnte daher erst nach dem Zweiten Weltkrieg in gewohntem Umfang wieder aufgenommen werden. Und mit den Nachkriegsjahren hat auch die Blütezeit der Tonträgerindustrie eingesetzt. Die Schellack mit nur rund 5 Minuten Spielzeit wurde von der Langspielplatte abgelöst. Neuerungen der Aufnahmetechnik haben das Hörerlebnis immer weiter verbessert. Noch vor der Einführung der Stereophonie haben die Toningenieure der DGG hervorragende Ergebnisse erzielt. Die nun folgende Aufnahme von Chopins Walzer in A-Dur ist 1951 entstanden. Das Klavier klingt aber so präsent und unmittelbar, wie man es sich bei vielen Aufnahmen der jüngeren Vergangenheit nur wünschen kann. Es spielt der belgisch-polnische Pianist Stefan Askenase. Thank you. Stefan Askenase mit der Walz Brillant, Opus 34, Nummer 1 von Frédéric Chopin, in einer Monoaufnahme aus dem Jahr 1951. Zu dieser Zeit hat sich dann auch das charakteristische Erscheinungsbild der Platten geändert. In den kommenden Jahren wurde der Schriftzug der Deutschen Grammophongesellschaft vom Tulpenkranz des renommierten Grafikers Hans Domislav bekrönt. Das satte Gelb war ab nun an das Erkennungsmerkmal auf Hüllen und Etiketten der Schallplatten, die nunmehr aus Kunststoff und nicht mehr aus Schellack waren. Große Tastenvirtuosen haben das Marktsegment der Klaviermusik gestützt. Emil Gilels, Jörg Demus, Gesa Ander und später Arturo Benedetti, Michelangeli und Maurizio Pollini waren prominente Künstler, aber auch der blinde Organist Helmut Walcher, der zweimal Bachs Orgelwerk aufgenommen hat, oder Wilhelm Kempf, der zweimal Beethovens sämtliche Klaviersonaten für die Deutsche Grammophongesellschaft eingespielt hat. Er hat auch zwei Versionen der fünf Klavierkonzerte von Beethoven vorgelegt, eine monaurale Version mit Paul van Kempen als Dirigent und eine Stereo-Einspielung unter Ferdinand Leitner. Ich halte nostalgisch am Monoklang fest und spiele von der van Kempen-Aufnahme den dritten Satz des ersten Klavierkonzerts. Und achten Sie doch bitte auf die hinreißende Kadenz, mit der Wilhelm Kempf dann das Werk in seine Zielgerade führt. Thank you. Thank you. Kempf und Beethovens erstes Klavierkonzert entstanden 1953. An dieser Kadenz hat Kempf auch in seiner späteren Aufnahme festgehalten und seit ich sie kenne, vermisse ich sie dort, wo andere Pianisten lediglich unter Anführungszeichen Dienst nach Vorschrift schieben. Die goldene Zeit der Nachkriegsgeschichte der Deutschen Grammophongesellschaft ist eng mit dem Namen Elsa Schiller verbunden. Sie hat als Produzentin große Dirigenten wie Furtwängler, Karl Richter, Ferenc Fritschey, Karl Böhm und Eugen Jochum an Bord gebracht. Für Opernproduktionen hat sie Stars wie Rita Streich, Maria Stader, Fritz Wunderlich oder Dietrich Fischer-Dieskau verpflichtet. Gleichzeitig war sie um ein breites Repertoire bemüht, das auch Komponisten des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart einbezogen hat. Musica Nova hat eine Serie geheißen, die Werke zeitgenössischer Komponisten wie Karl Amadeus Hartmann oder Karl-Heinz Stockhausen präsentiert hat. Der Stereo-Sound gab den Werken der Avantgarde ein neues Klangspektrum und sollte sie auch für die heimischen Wohnzimmer interessant machen. Stellvertretend für Musik des 20. Jahrhunderts habe ich allerdings ein Werk von Arnold Schönberg gewählt. Die erste Stereoaufnahme der Gurre-Lieder, dirigiert von Raphael Kubelik. Sie ist im Rahmen von Aufführungen mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München entstanden. Neben Inge Borg, Hertha Töppe und Herbert Schachtschneider war als Klaus Narder Tenor Lorenz Feenberger Teil der Besetzungsliste. Im Wasser lebt er meist. Kommt doch beim Mondschein da und wann ans Uferland gereist. Das sang ich oft meines Herren gestern, nun aber passt auf mich selber am besten. Ich halte jetzt kein Haus und lebe äußerst schlicht und lud auch niemand ein und prost und lernte nicht. Und dennoch ziert an mir mein unverschämter Wicht. Drum kann ich auch nichts bieten, ob ich will oder nicht. Doch dem schenk ich meine nächtliche Ruh. Er will den Grund kann weisen, warum mich je Mitternacht den Tümpel muss und kreisen. Das Pallachlob und der Rückpaar, es auch drum, das verstehe ich so, sie gehörten nicht zu den Frommen. Jetzt würfen sie, wie wohl so viel, um den tiefsten Ort, weit weg vom Herd, wenn sie zur Hölle kommen. Und der König, der vom Sinn steht, sobald die Eile klage, und stets nach einem Mädchen ruft, das tut seit Jahren und Tagen. Auch dieser hat's verdient und muss von Rechtes wegen jagen. Denn er war immer höchst brutal und Vorsicht galt es allemal und offenes Auge für Gefahr. Da er ja selber Hofnarr war, bei jener großen Herrschaft über Monde. Ach, das ist I'm für das große Hoffest, wo wie Bruder Knut sagt, erfahren in Osamen. Oh, wie guten Morgen sind der Speisen wie Kapane. Ach, dass ich im Ritter lasse, wegen den Schwanz geht mir die Nase, sterben's mit in wilden Lauf. Es so spät nicht, ich hinge mich auf. Zwar ist ein Zündenregister groß, allein vom meisten schwarz ich mich los. Wir gatten Akten mal mit Kleidung, wir waren Hürde Frieden Kleidung. Lieder von Arnold Schönberg stellvertretend für Musik des 20. Jahrhunderts, die im Katalog der Deutschen Grammophongesellschaft seit den 1960er Jahren fest verankert war. Gesungen hat Lorenz Fehnberger einst im heldischen Tenorfach beheimatet, hat er hier den Klaus Narr gestaltet. Mit Matis der Maler, Palestrina oder Karl Orffs mythologischen Opernstoffen Antigone und Ödipus Tyrannus, den Lichtopern von Stockhausen und später mit Olivier Messiaen Saint-François d'Assise hat die Deutsche Grammophongesellschaft, zu deren 125. Jubiläum wir heute das Programm von Apropos Klassik ausgerichtet haben, auch Opernwerke des 20. Jahrhunderts angeboten. Nicht zu vergessen sind dabei Karl Böhms mustergültige Aufführungen von Lulu und Wozzeck von Alban Berg. Wir sind chronologisch in den 60ern. Die Deutsche Grammophongesellschaft hat ihren Hauptsitz mittlerweile von Berlin nach Hamburg verlagert. Else Schiller startete durch mit Herbert von Karajan als Dirigent des ersten Beethoven-Symphonienzyklus in Stereo. Er wird es auch sein, der erstmals Wagners Ring des Nibelungen für das Gelbetikett aufnehmen wird. Karl Böhm war die Instanz in Sachen Mozart und hat neben einer Vielzahl von Opern auch alle seine Sinfonien eingespielt. Editorische Großprojekte wie diese haben den Klassikmarkt von nun an bereichert. Etwa Dietrich Fischer-Dieskau als Interpret sämtlicher Schubert-Lieder für Männerstimme. Für Raphael Kubeliks Einspielung der Symphonien Gustav Mahlers haben die Tontechniker neue Wege beschritten. Sie haben Einfluss auf die räumliche Positionierung der Instrumentengruppen genommen. Dabei standen die Kontrabässe vorne links hinter den ersten Geigen. Die Celli waren in der Mitte platziert und rechts davon die Bratschen und die Gruppe der zweiten Geigen. Kubelik hat diese Aufstellung begrüßt, weil sie zu einer hörbar deutlicheren Differenzierung zwischen den ersten und den zweiten Geigen geführt hat. Thank you. Das war der zweite Satz aus der zweiten Symphonie von Gustav Mahler. Raphael Kubelik hat bei dieser Aufnahme aus dem Jahr 1969 das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirigiert. Die Errungenschaften der modernen Aufnahmetechnik haben plastische Wiedergaben der großen symphonischen Form begünstigt, aber auch die Kammermusik hat im Katalog der Deutschen Grammophongesellschaft reichlich Niederschlag gefunden. Das Amadeus-Quartett bestand mit Norbert Breinin, Sigmund Niesl und Peter Schiedloff zu drei Viertel aus Österreichern. Gemeinsam mit dem englischen Cellisten Martin Lovett haben sie sich vornehmlich der Wiener Klassik verschrieben, mit Haydn, Mozart und Beethoven als Säulenheilige. Für die Deutsche Grammophon, wie sich das Unternehmen später verkürzt nannte, haben sie sämtliche Streichquartette Beethovens aufgenommen, die später Teil der ersten Beethoven-Edition wurden. Auch die Streichquartette Mozart haben sie in mustergültigen Interpretationen vorgelegt, wie hier das erste Quartett in G-Dur, das im Köchel-Verzeichnis die Nummer 80 trägt. Thank you. Das Streichquartett Nummer 1 in G-Dur, Köchelverzeichnis 80 von Wolfgang Amadeus Mozart, vom Amadeus Quartett 1974 für die Deutsche Grammophongesellschaft aufgenommen. Bis zu den 70er Jahren hat die Produktionsfirma ihre größten Umsätze im deutschsprachigen Raum lukriert. Danach hat mit der Einführung der Compact Disc auch für die Deutsche Grammophongesellschaft eine neue Ära begonnen. Vieles aus dem Katalog wurde neu und digital aufgenommen und der Aktionsradius der Gesellschaft wurde immer weiter auf den internationalen Markt ausgedehnt. Mit Claudio Abbado, Seiji Osawa und Michael Tilson-Thomas wurde die Liste der Pultstars immer weltumfassender. Leonard Bernstein, das amerikanische Allround-Talent, das in Europa als Antipode Karajans galt, hat gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern zahlreiche Titel für die Deutsche Grammophon aufgenommen. Natürlich Beethovens 9 Sinfonien und auch den Fidelio, aber auch Werke von Mozart, Schumann und Mahler. Ich erlaube mir an dieser Stelle eine persönliche Einschätzung über den Zyklus von Brahms Symphonien, wo sich, wie hier im zweiten Satz des Opus 68, beim Hören das Gefühl einer nahezu perfekten Symbiose zwischen Dirigent und Orchester einstellt. Thank you. Die Wiener Philharmoniker unter Leonard Bernstein und Musik von Johannes Brahms. Aus heutiger Sicht eine glückliche Fügung, die der Nachwelt in dieser Aufnahme der ersten Symphonie bleibend erhalten geblieben ist. Gerhard Hetzel, Primgeiger der Wiener Philharmoniker, war übrigens für das Violinsolo verantwortlich. Ein wichtiger Bestandteil des Katalogs der Deutschen Grammophongesellschaft war und ist das Sublabel Archiv, das sich vornehmlich mit alter Musik beschäftigt. Bachs Passionen und Kantaten unter Karl Richter waren erste richtungsweisende Archivproduktionen. Ralph Kirkpatrick hat sich am Clavicembalo des wohltemperierten Klaviers angenommen und später waren Originalklangensembles die Protagonisten der Archivreihe. Trevor Pinnock, Simon Preston, Reinhard Goebel zählen zu den bedeutenden Interpreten, aber auch Sir John Eliot Gardiner, der mit seinem Orchestre Revolutionnaire et Romantique unter anderem einen bemerkenswerten Beethoven-Zyklus erarbeitet hat. Den historisch informierten Musizierstil mit all seinen Ecken und Kanten hat Gardiner auch in die Musik der Romantik einfließen lassen, etwa in der nun folgenden Aufnahme des Konzertstücks für vier Hörner und Orchester von Robert Schumann. Thank you. Sir John Eliot Gardiner als Dirigent von Robert Schumanns Konzertstück für vier Hörner und Orchester. Robert Montgomery, Gavin Edwards, Susan Dent und Robert Muskell waren an den vier Hörnern. Begleitet hat sie das Orchestre Revolutionnaire et Romantique, womit wir bei der jüngeren Vergangenheit der Deutschen Grammophongesellschaft angelangt wären. Unter dem Label Archiv entstehen nach wie vor Oratorien und Operneinspielungen, die sich an den derzeit so in Mode befindlichen historischen Aufführungspraktiken orientieren und dadurch ein gewisses Maß an Authentizität für sich beanspruchen. Damit sind wir aber auch bei einem heiklen Thema, denn die Frage, warum eine Interpretation das Prädikat authentisch verdient, ist bis heute nicht eindeutig beantwortet und so bleibt der Weg, der in puncto historisch informierten Musizierens beschritten wird, weiterhin umstritten. Viele Archivproduktionen sind aber nichtsdestotrotz wichtige Beiträge in der Adaptionsgeschichte alter Musik und haben im musikalischen Alltag des 21. Jahrhunderts eine gewisse Klangästhetik etabliert. Händels Alcina galt einmal als so etwas wie eine Rarität. Nun wird sie wieder vermehrt aufgeführt und liegt in etlichen Versionen auf Tonträgern vor. Eine davon ist 2009 mit dem Complesso Barocco unter Alan Curtis und mit Joyce DiDonato in der Titelrolle entstanden. Del pallido Acheronte, spiriti abitatore, e della notte ministri di vendetta, cieche figli crudeo mi vedete. Secondatemi voi, perché Ruggero amato non fugga da me ingrato. Tardanza e non mutti Joyce Di Donato als Zauberin Alcina in Georg Friedrich Händels gleichnamiger Oper. Begleitet haben sie Alan Curtis und Il Complesso Barocco auf historischen Instrumenten. Eine Archivproduktion, die 2009 aufgenommen wurde. Und damit sind wir schließlich im 21. Jahrhundert angekommen. wo die Deutsche Grammophongesellschaft allen Schwierigkeiten der stagnierenden Tonträgerbranche trotzend unermüdlich neue, namhafte Künstlerpersönlichkeiten ins Rennen schickt. Yuja Wang, Daniel Trifonov, Bruce Liu oder Víkingur Ólafsson treten mit ihren Klavierkünsten das Erbe von Kempf, Gilels, Pollini und Co. an. Und Daniel Losakovic präsentiert sich als hoffnungsvolle Jungstar an der Violine. Die deutsch-britische Cellistin Sophie Kauer hat erst in diesem Frühjahr ihr Debütalbum bei der Deutschen Grammophon veröffentlicht. Während Raphael Feuillatre aus Djibouti mit den 6 Saiten seiner Gitarre am besten Weg ist, die Nachfolge der DG-Gitarristen Narciso Yepes und Goran Sölscher anzutreten. Was das Musiktheater betrifft, so war im Angebot der DGG stets das Who is Who der Opernwelt vertreten, von Rita Streich über Edith Matiss und Renata Scotto bis hin zu Annette Trepko, deren Glanzzeit ebenfalls von Aufnahmen der Deutschen Grammophongesellschaft dokumentiert wurde. Auch Placido Domingo war bei der DG unter Vertrag und heute beeindruckt ein junger Tenor namens Jonathan Tettelman Opernfans mit seiner strahlenden Stimme. Kurze Kostprobe vom chilenisch-amerikanischen Tenor Jonathan Tettelman, der als junger Barde Hoffnungen auf neue Opernproduktionen der Deutschen Grammophongesellschaft weckt. Unter den Dirigenten hat in letzter Zeit der kanadische Maestro Yannick Nissé-Séguin auf sich aufmerksam gemacht. Mit ihm als Spiritus Rector liegt der jüngste Beethoven-Zyklus vor, der im Zeichen des gelben Etiketts veröffentlicht wurde. In diesem Jahr ist unter seiner Leitung der Soundtrack zu einem Film über Leonard Bernstein entstanden, der unter anderem auch das Finale von Mahlers Auferstehungssymphonie beinhaltet. Thank you. Den Soundtrack zu Maestro, einem Film über Leben und Wirken von Leonard Bernstein, hat die Deutsche Grammophongesellschaft erst vor wenigen Wochen veröffentlicht. Yannick Nessy-Seguin, ein aktueller Vertragskünstler der Deutschen Grammophongesellschaft, hat ihn als Dirigent des London Symphony Orchestra betreut. Daraus war gerade der monumentale Schlusschoral aus Gustav Mahlers Auferstehungssymphonie zu hören, mit den Solistinnen Rosa Viola und Isobel Leonard sowie dem London Symphony Chorus. Dieser Musikausschnitt war zugleich der Abschluss der heutigen Ausgabe von Apropos Klassik, die wir aus Anlass ihres 125-jährigen Bestehens der Deutschen Grammophongesellschaft gewidmet haben. Für die Musikauswahl und die verbindenden Texte war Robert Fontane verantwortlich, der Ihnen noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Österreich 1 wünscht.